Wir beginnen mit dem Stück Urk für Akkordeon-Solo und Akkordeonorchester von Stefan Hippe. Unter seiner Leitung spielt das Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch, der Solist ist Werner Glutsch. Thank you.

Werner Glutsch und das Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch mit dem Stück Urk von Stefan Hippe, aufgenommen 1999. Das Gabasa Percussion Quartett spielt jetzt das Divertimento von Roland Schmidt. Thank you. Thank you. Roland Schmitz, Divertimento, interpretiert vom Cabasa Percussion Quartett. Hans-Günter Brotmann, Axel Dinkelmeier, Roland Schmitt und Hermann Schwander. Die Canti di Petrarca von Werner Jacob stehen jetzt hier im Concerto Bavarese auf dem Programm. Jolanta Michalska singt begleitet von den Nürnberger Symphonikern, die Leitung hat Georg Schmöhe. Thank you. Thank you. Die Mezzosopranistin Jolanta Michalska sang die Canti di Petrarca von Werner Jacob. Die Nürnberger Symphoniker spielten in dieser Aufnahme von 1991 unter Leitung von Georg Schmöhe. Weiter geht es mit dem Zyklus The Dream Gardens von Vivian Olive. Die Pianistin ist Annie Jiquel. The Dream Gardens von Vivian Olive in einer Aufnahme von 1990 mit Annie Jiquel. Berthold Hummel ist unser nächster Komponist. Wir hören sein Capriccio Opus 14, gespielt vom Manhattan Streichtrio. Hong Ying Ho Violine, Theodor Nüßlein Viola und Wolfgang Nüßlein Violoncello. Thank you. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war das Manhattan-Streichtrio, aufgenommen 1992, mit dem Capriccio für Violine, Viola und Violoncello, Opus 14 von Berthold Hummel. Helmut Bieler in einer Aufnahme von 1988 mit seinem Klavierstück Den Klängen nachhören. Zum Abschluss dieser Sendung singt der Musiker Vivachor Bamberg jetzt noch Der Spinnerin Nachtlied von Rolf Rudin. Die Leitung hat Fritz Braun. der Spinnerin Nachtlied. Ein Chorstück von Rolf Rudin nach einem Text von Clemens von Brentano. Der Musiker Vivachor Bamberg sang unter Leitung von Fritz Braun.